Wenn an einem manchmal die Leute in Gedanken vorbeiziehen, die mit einem gezogen sind, dann macht es einen manchmal traurig und wütend vor allem, zu sehen, wie viele Leute Alkoholiker geworden sind oder drogenabhängig geworden sind und die Ideale, die sie einmal verkörpert haben, mit Füßen getreten haben. Für diese Leute ist dieses Lied: Wo blieb all der Stolz? Fantastische Zeit, wie möchte ich sie missen? Sie war zu schön, wir waren auch zu allem bereit. Zu allem bereit. Und wie war der Stolz auf das, was wir waren? Bedeutete Glück und wir teilten so manches Leid. Den Blick immer vorwärts und niemals zurück, das war unser heiliger Eid. Unser heiliger Eid. Und nie war der Stolz auf das, was wir waren. Warum hast du ihn nur verloren? Und nie war der Stolz auf das, was wir waren. Geboren. Und nie war der Stolz auf das, was wir waren. Warum hast du ihn nur verloren? Und nie war der Stolz auf das, was wir waren. Wir waren auch zu Siegern geboren. Sorglos, Tag aus und Tag ein, du warst wie ein Bruder zu mir. Es war nicht sehr schwer, immer Sieger zu sein. Wir wollten die Erde regieren. Die Erde regieren. Und wie war der Stolz auf das, was wir waren? Warum hast du ihn nur verloren? Und wie war der Stolz auf das, was wir waren? Warum hast du ihn nur verloren? Und wie war der Stolz? Thank you.